Diese Demokratie zeichnet sich nun durch Folgendes aus. Das heißt, es ist eine Schar von einigen 100 Menschen, die im Besitz ohne Escapate su lengua terrestre. Si ríes con la traya terrestre, no te caigas ni de caigo en el herring. Unida herring sin bien en falla, ya que es sin falla. Hundred million for the Yara Armator. dafür tätig sein. Man müsste nun meinen, in diesem England selbst, da muss man wenigstens so jeder einzelne Teilhaber an diesem Reichtum sein. Im Gegenteil, in diesen Ländern ist das Last und das Schicksal das Rad, das man sich denken kann. Armut, unvorstellbare Armut auf der einen Seite und auf der anderen ebenso unvorstellbare Reichtum. Thank you. You wish you don't know. You wish you don't know. You wish you don't know.